Kundgabennummer 5667 vom 4.5.1953. Rechter Weg mit Jesus Christus als Führer. Die Wege zu mir brauchen nicht immer die gleichen zu sein. Doch ich muss den Menschen stets das Ziel sein, das sie erreichen wollen. Und alle Wege müssen nach oben führen. Wer ebenen Weges geht, kann nicht das Ziel erreichen. Und die Wege nach unten führen unfehlbar ins Verderben. Wer aber strebet nach oben, wer mich finden will, den ziehe ich selbst hinan. Wann aber ist euer Weg nach oben gerichtet? Wenn ihr euch, Jesus Christus, zum Führer wählet, der selbst der Weg ist. Jeder Mensch also, der Jesus Christus anerkennt, der an ihn glaubt als den Sohn Gottes und Erlöser der Welt, der hat den rechten Weg beschritten. Er wird nun weitergeführt durch den, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und unter der Führung Jesu Christi zu stehen, heißt also auch, in die Wahrheit eingeführt zu werden und durch die Wahrheit zum Leben zu gelangen, das ewig währet. Die Wahrheit ist das Licht, das den Weg hell erleuchtet, so dass ein Abirren von diesem Wege nicht möglich ist, während Finsternis des Geistes, also Irrtum und Lüge, den rechten Weg verdunkeln und die Gefahr groß ist, auf einen anderen Weg zu geraten, der in die Irre führt. Da Jesus Christus selbst die Wahrheit ist, so muss, wer mit Jesus den Weg wandeln will, auch die Wahrheit annehmen. Er muss das Wort Gottes, das Jesus Christus auf Erden gepredigt hat, in aller Reinheit entgegennehmen. Er muss es auf sich wirken lassen und also nun auch den Willen Gottes tun. Denn das ist der rechte Weg, dass der Mensch seine Gebote erfülle, um in das ewige Leben eingehen zu können. Wenn Jesus selbst auf Erden sagt, ich bin die Wahrheit, so ist unbedingt auch alles als Wahrheit anzunehmen, was er gesprochen und gelehrt hat. Und jedes Abweichen von dieser Urlehre ist Irrtum, ist Unwahrheit und ist also nicht Gottes Wort. Es kann somit auch nicht der Weg sein, der zu mir führt, weil dieser Weg nur durch die Wahrheit beschritten werden kann. Verstehet es, das Ziel bin ich. Der Weg zu mir ist Jesus Christus. Der Mensch Jesu war der Vertreter der Wahrheit auf Erden. In ihm war ich selbst und ich kann somit nichts anderes als die Wahrheit gelten lassen. Und ich werde diese Wahrheit immer wieder denen zuleiten, die in Irrtum dahingehen. Ich werde diese Wahrheit stets verkünden durch Jesus Christus, indem sein auf der Erde gesprochenes Wort, das Evangelium, immer wieder den Menschen zugetragen wird, die dann das rechte Verständnis dafür haben werden, so wie sie sich zu Jesus Christus bekennen, im Herzen und vor der Welt. So wie sie ihn also als meinen Abgesandten erkennen, als Mittler, der sie mir selbst zuführen will. Und sein Wort ist Leben, denn sein Wort lehrt die Liebe, die erst das wahre Leben ist, die den Geist erwecket und den Menschen in alle Wahrheit leitet. An Jesus Christus glauben heißt seine Gebote erfüllen. Und dann geht der Mensch den rechten Weg, der zum ewigen Leben führt. Denn er beschreitet dann den Weg der Liebe, der gegangen werden muss, um zum Licht und zur Wahrheit zu gelangen. Und so habet ihr das Kennzeichen des rechten Weges. Ein Leben in uneigennütziger Liebetätigkeit. Jeder Weg also führet zum Ziel, der die Liebe erkennen lässet. Und jeder Weg, der ohne Liebe gegangen wird, ist eben oder er führt abwärts. Denn die Liebe ist der Wegweiser. Die Liebe ist der Kraftspender, um schwer passierbare Wege zur Höhe zu bewältigen. Die Liebe ist das Zeichen der Verbundenheit mit Jesus, dessen Leben auf Erden nur ein Wirken in Liebe war und somit auch das Zeichen des Zusammenschlusses mit mir, der ich in Jesus Christus den Menschen schaubar geworden bin, der ich selbst euch also führe, so ihr Jesus Christus euch zum Führer erwählet. Die Liebe selbst tritt euch entgegen und will euch den Weg zeigen, der zum Zusammenschluss führt mit mir. Die ewige Liebe selbst lehret euch die Liebe, weil ihr dann erst die reine Wahrheit entgegennehmen und erkennen könnet, wenn durch die Liebe der Geist in euch geweckt ist, weil ich dann erst in euch lebendig werde, weil ich dann erst in euch gegenwärtig sein kann, wenn die Liebe euch zum Aufnahmegefäß meines Geistes gestaltet hat, der euch nun einführet in die Wahrheit. Und mein Geist lehret euch wahrlich recht, und es wird Leben in Ewigkeit, der diesen Weg der Liebe geht, denn er wandelt in der Nachfolge Jesu. Amen.